Als Ergänzung unseres Programms hören Sie nun Die Lüge, ebenfalls von Dirk Jostjok. Die Regie hat Klaus-Dieter Pittrich. Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten, mein lieber Plast? Danke, nein. Eine echte Universal, unverschnitten, 14 Jahre gelagert. Sehr liebenswürdig. Ein Genuss, sage ich Ihnen. Nichtraucher. Mal wieder. Wie Sie meinen. Ich habe Sie unterbrochen. Ihr neues Stück, erzählen Sie. Es ist sozusagen das Konzept, drehbuchartig. Ich bin höchst gespannt, mein Lieber. Sie müssen sich die Szenerie vorstellen. Der Anfang spielt in einem U-Bahn-Wagen mit der entsprechenden Geräuschkulisse. Das Bühnenbild wird bewegt. Ach was. Also, der Zug wird langsamer, kommt zum Halt. Die Türen springen auf, das Aufblitzen eines Gewehrlaufes, die junge Frau... Gut aussehend natürlich. Die gut aussehende Frau wirft sich zu Boden, Schüsse gellen durch die Station, Glas zersplittert, Menschen schreien... Großartig. Schritte kommen schnell näher, irgendjemand betritt das Abteil, der Zug nimmt wieder Fahrt auf. Sie, die gut aussehende junge Frau, hebt vorsichtig den Kopf... Anmutig, unterwürfig... Direkt vor ihr steht ein Mann mit einer Maschinenpistole. Ein ungeheuer kräftiger Mann. Auch gut aussehend. Dann der Mann. Angst. Er grinst ihr ins Gesicht, drückt die Mündung seiner Waffe gegen ihre Brust. Das ist gut. Wovor soll ich Angst haben? Versucht zu lächeln, misslingt aber. Er. Lass mich raten, schöne Frau. Du hast heute Nacht noch nichts vor, habe ich recht? Und wie? Sie schweigt. Er. Wusste ich doch, dass ich recht habe. Der ungeheuer kräftige und gut aussehende Bursche streift mit seiner Waffe den Unterleib der gut aussehenden jungen Frau. Mit gierigem Blick. Also, das Ungeheuer streift ihren Unterleib mit gierigem Blick. Und dann, keine Angst, dass ich dich mitnehme. Wieder dieser Blick. Sie? Nein. Ihre viel zu enge Bluse platzt auf. Ihre wohlgeformten, prallen Brüste. Er, mir scheint, ich habe keine Chance bei dir. Schultert sein Gewehr, lehnt sich lässig in die Polsterung zurück, greift in seine Hosentasche und holt eine Tafel Schokolade hervor. Das ist Symbolik. Wieder er. Magst du Huber-Schokolade? Sie, sichtlich erfreut. Klar, jeder mag Huber-Schokolade. Huber, die Gute. Leckt sich die Lippen, beißt genussvoll hinein. Huber, nie gehört. Das sind meine neuen Sponsoren. Huber. Sie kauen jetzt beide die Schokolade. Er setzt sich neben sie, legt seine Hand auf seine Knie. Auf seine? Sagte ich seine? Lassen Sie mich nachsehen. Auf Ihre Knie, selbstverständlich. Ich dachte schon. Fräulein! Was darf es sein, die Herren? Eine Flasche Grand Cru, aber den 1919er. Leicht gekühlt. Und drei Gläser, mein Fräulein. Sehr wohl, der Herr. Haben Sie gesehen? Sie hat eine Laufmasche an der linken Wade. Reine Absicht, möchte ich wetten. Kann ich? Ich liebe Laufmaschen. Entschuldigen Sie. Aber bitte, fahren Sie fort. Er fragt, na, sind meine Chancen gestiegen? Lächelt verführerisch. Sie, Sehnsucht in den Augen, Verlangen. Du großer, starker Mann. Umarmt ihn, küsst ihn, er erwidert. Tolle Schokolade. Und jetzt muss etwas ganz Außergewöhnliches passieren. Die Vereinigung. Etwas Umwerfendes, ein traumatisches Ereignis. Eine Rede, eine Predigt an das Publikum. Die Apokalypse. Der objektive Befund der Weltlage. Nein, ich weiß. Kennen Sie Futura? Clara Futura, die Hellseherin? Sie muss, sie wird uns weissagen, auf der Bühne. Aber die lügt. Mein Gott, alles ist Lüge. Aha. Und was soll sie lügen? Das wird sich finden. Jedenfalls brauchen wir eine riesige Glaskugel, in der eine noch riesigere Fledermaus umherflattert. Fledermaus? Die Fledermaus ist ein uraltes, mystisches Unwesen mit langen, grauen Ohren und schauderhaften, mächtigen Giftklauen. Was? Sowas gibt es noch? Keine Selektion seitens der Behörden? Doch, leider. Aber wir werden sie rekonstruieren. Schauderhaft. Nicht wahr? Und während Futura weissagt, beginnt der gläserne Käfig des Unwesens zu zerspringen. Das Unheil droht zu entfliehen. Und entflieht es? Nein, natürlich nicht. Im entscheidenden Moment fällt der Vorhang. Und das Unwesen? Wird abgeschaltet. Ein schönes Stück. Danke. Dabei ist es nur der erste Akt. Ihr Wein. Lassen Sie nur. Ich schenke uns ein. Für Sie, schönes Fräulein. Auch ein Glas Plast? Stoßen wir an auf alles, was uns glücklich macht. Ich muss. Die Chefin guckt schon. Vergessen Sie mich nicht, schönes Fräulein. Diese Laufmasche. Eine entzückende Person. So geschmeidig. Ich liebe diese grazilen Körper. Verfluchtes Ungeziefer. Was ich Sie noch fragen wollte, mein lieber Plast. Ich muss gestehen, nicht ganz verstanden zu haben, worum es ging. Ich meine, die Aussage. Das eben ist das Revolutionäre. Das Stück besitzt überhaupt keine Aussage. Jedenfalls sehe ich zurzeit noch keine. Aussagen spotten nur einer glaubhaften, realitätsnahen Beschreibung, zwängen mich als Autor, somit gleichermaßen als Künstler, kreativen Menschen, Denker, nur in der Selbstzensur ein. Ach. Ja, ich darf Ihnen ein Beispiel geben. Vielleicht erinnern Sie sich noch der Bürgerinitiative zur Stärkung der Gesellschaftsstruktur? Auch du bist ein Teil der Legis und Exekutive? Richtig, so hieß das. Das war unmittelbar nach dem Absturz des fliegenden Parlaments. Als eifriger und engagierter Beobachter der politischen Szenerie, respektive der Lage, deren Hoffnungslosigkeit sich nur allzu deutlich im Gesichtsausdruck des alten und teilweise erneuerten Präsidenten widerspiegelte, sah ich mich gezwungen, eben jenen Präsidenten öffentlich und mit aller gebotenen rhetorischen Härte anzugreifen. Wobei ich mich besonders gegen die unverschämte Kombination Krawattennadelgold und Haarfarbe Giftgrün verwahrte. Nun, die Initiative fand breiteste Zustimmung seitens der Opposition. Dennoch stand mein Protest unter einem ungünstigen Stern. Hätte ich damals nur meinen Mund halten können. Aber es war ja eben nicht mein Mund, sondern der, wie spätere Ermittlungen ergaben, eines zweifelhaften Subjektes namens Bugatti. Klatschpresse aus den Tiefen der Organbank. Sie hatten einen Unfall? Ja, kurz zuvor. Sie kennen meine Vorliebe für heiße Suppen. Ich verbrannte mir den Mund. Ich verstehe. Und der Zufall wollte es, dass man Ihnen den Mund dieses Schreiberlings implantierte. Nicht der Zufall. Meine Frau. Sie bestand auf einer Runderneuerung. So erhielt ich also im Handel gegen meinen zuvor sehr anmutigen, schweigsamen Mund das unentwegt schwatzende Organ dieses Menschen. Das Unheil nahm seinen Lauf. In Erwiderung meiner bissigen Kommentare wies man mir nach, dass ausgerechnet der Spendenbeitrag meiner Frau es gewesen war. Krawattennadelgold, Haarschopfgiftgrün, den man zur Restaurierung der Präsidentenfassade erwählt hatte. Ach was. Doch, doch. Man klagte mich der üblen Nachrede, des Rufmordes und des Verdachtes auf vorsätzliche Selbstverstümmelung an. Der Staatsanwalt forderte meinen Mundtod. Mein Anwalt plädierte auf geminderte Schuldfähigkeit aufgrund Fremdmundes. Gott sei Dank verfügte der Richter über ein offenes Ohr, das meiner verstorbenen Tante Nepula, woraufhin man mich aus der Schallisolation entließ, mit der Auflage, mir ein geeignetes Mundwerk zu beschaffen, was ich tat. Aussage? Politik? Nie wieder. Wie recht Sie haben. Wir müssen weg von der Aussage. Die Rückbesinnung auf unsere ureigensten Triebe ist gefordert. Alles andere kompliziert nur. Einen Toast. Auf Sex und Gewalt. Ja, ich denke, das war's. Obwohl ich mir beim Sex nicht ganz sicher bin. Was? Weshalb denn? Das ist nur so ein Gefühl. Seien Sie versichert, es ist ein Trieb. Prost. Zum Wohl. Und der zweite Akt? Der zweite Akt? Es gibt keinen zweiten Akt. Meine Akte werden nur die Bezeichnungen der uns noch immer viel zu ungeläufigen Primzahlen unter 100 tragen. Mit Ausnahme der einen Geraden. Enorm. Danke. Im übernächsten Akt also, den nächsten lasse ich aus dramaturgischen Erwägungen herausfallen, wiederhole ich den zuvor durch die Pause vergessenen Stoff noch einmal. Vollständig. Übrigens werden in der Pause Senfgurken gereicht und Huba-Schokolade. Anschließend werden wir dem Publikum... Aber die Vereinigung... Gesundheit. Nein, nein. Ein völlig unbekannter, am bisherigen Spielgeschehen völlig unbeteiligter Schauspieler, es kann aber auch ein Kranführer sein, stürzt, beziehungsweise wird auf die Bühne gestürzt und macht irgendwas. Ja, was denn? Er kann gegen das Bühnenbild treten und sagen, dass die Senfgurken vergiftet waren. Sowas hebt die Stimmung. Danach könnte er ein Gedicht zum Vortrag bringen. Aber in einem Gedicht könnte eine Aussage versteckt sein. Wenn ich es aussuche, nicht. Außerdem sagte ich zum Vortrag bringen. Das bedingt nicht zwangsläufig, dass es auch gelesen wird. Könnte man nicht einen Cancan tanzen lassen? Ich liebe Cancan. Vom Kranführer? Um Himmels Willen, nein. Von leicht geschürzten, langbeinigen Mädchen. Das ist gar nicht übel. Da könnte man sogar den Spot für Lavaletta Luxus unterbringen. Aber mein lieber Plast, ich bitte Sie. Das passt doch nun wirklich nicht zusammen. Die Anmut schwungvoll gehobener Röcke und Beine und dann ein Werbespot für Betonfetzensprenger. Mit etwas Fantasie geht alles. Denken Sie an den revolutionären Charakter. Außerdem, wer kann wissen, was für ein Publikum wir haben werden? In den subventionierten Vorstellungen beträgt das statistische Durchschnittsalter 82 Jahre. Aber die kaufen doch erst recht keinen Betonfetzensprenger mehr. Normalerweise nicht, das ist wahr. Aber bei der Reklame. Schließlich habe ich es meinem Schwager versprochen. Ihr Schwager ist Vertreter? Nebenberuflich. Hauptberuflich ist er praktizierender Anarchist. Aber davon kann ja heute niemand mehr leben. Darf ich etwas fragen? Aber bitte. Kommt die Gewalt nicht zu kurz? Lieber Freund, ich habe natürlich damit gerechnet, dass Sie das fragen werden. Versetzen Sie sich in das Publikum. Schließen Sie die Augen, sehen Sie sich auf einem unbequemen Stuhl in der 13. Reihe Platz nehmen, eingepfercht zwischen Ihnen höchst suspekten Mitmenschen, der Raum für Ihre Beine zu eng, kein angemessener Spielraum für Ihre Ellenbogen, trotz des unverschämten Eintrittspreises. Sie fühlen sich rundum unbehaglich, nicht zuletzt auch wegen des Stückes an sich. Krampfhaft suchen Sie auf der Bühne nach etwas, woran Sie teilnehmen könnten, das Ihre Aggressionen abbaute. Aber da geschieht nichts. Im Gegenteil. Vielleicht spricht man gar vom Frieden, Freundschaft, Versöhnung mit dem Nächsten. Sie sehen Ihren Nächsten an und denken an alles andere als an Frieden und Versöhnung. Sie sitzen. Die Luft wird stickiger. Sie warten schon beinahe verzweifelt auf den erlösenden Augenblick. Aber nichts will geschehen. Doch dann urplötzlich reißt Ihr Nachbar eine Chipstüte auf. Bumm. Das Signal, das Auslösende, das erlösende Moment. Die Befreiung. Gewalt. Reine, ursprüngliche Gewalt. Grandios. Bravo. Oh. Was ist? Was haben Sie? Plast. Jetzt hat mich diese Fliege gestochen. Bleib sitzen. Ja! Ich hab sie erwischt. Kybernetisches Gesindel. Mir ist übel. Auf einen Streich. Was? Übel? Fräulein! Ruhig bleiben, Plast. Großer Gott, ein schwarzer Fleck. Fräulein! Oh, noch eine Flasche? Nein, einen Cognac, einen 63er, aber fast gelagert. Ach, und rufen Sie doch bitte die Ambulanz. Wird erledigt. Plast. Künstler, durchhalten. Denken Sie an den revolutionären Charakter. Fräulein! Ihr 63er. Danke. Ah, sehr gut. Und die Ambulanz? Die Ambulanz ist unterwegs, soll ich sagen. Sehr schön. Sie haben da übrigens eine Laufmasche. Tja. Plast. Künstler. Nicht schlapp machen. Die Hilfe naht. Mein Gott. Ganz schwarz im Gesicht. Hierher, bitte. Namt. Sind Sie der Notfall? Was? Ich? Nein. Da liegt er. Er wird ganz schwarz im Gesicht. Franz Brandt. Auf die Bahre damit. Klar, Chef. Die Personalien, bitte. Meine? Sie sind doch kein Notfall. Ich bin kein Notfall. Plast. Medak Blast LZ 34. Geboren? Retorte Tunis. Beruf? Künstler. Ach du lieber Himmel. Sie haben ihm also ins Gesicht geschlagen. Aber nein. Was nein? Nicht geschlagen. Diese Fliege hat ihn gestochen. Franz Brandt, Absorptionsinjektion. Klar, Chef. Wird er durchkommen? Zweifeln Sie an meinen Fähigkeiten? Nein, nein. Franz Brandt, kommt er durch? Klar, Chef. Klar. Ja. Franz Brandt, raus damit. Klar, Chef. Warten Sie, ich halte Ihnen die Türe auf. Sehr verbunden. Wo bringen Sie ihn hin? Alle Fliegenstiche, Tierversuchsanlage. Franz Brandt. Klar, Chef. Besuchszeit 15 bis 17 Uhr. Außer Freitag, versteht sich. Franz Brandt. Chef. Ab. Klar. Der arme Kerl. Ein Scotch, Fräulein. Sagte ich Ihnen schon, dass Sie eine Laufmasche haben? Ich liebe Laufmaschen. Sie hörten Die Lüge von Dirk Jostjok. Es sprachen Künstler Plast, Klaus-Dieter Klausnitzer. Kritiker Martin Schwab. Fräulein Jessica Früh. Chef der Ambulanz Günter Cordes. Der Gehilfe Jürgen Mikol. Die Regie hatte Klaus-Dieter Pittrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1982. Redaktion im WDR.